Leben musst du alles geben. Ein Leben auf den Knien für die Religion. Im Namen des Herrn, im Dienst für Gottes Sohn. Ein Leben auf den Knien für die Religion. Das Böse wird vernichtet durch die Inquisition. Der Kopf des Ketzers steckt am Spieß, auf den Gläubigen wartet das Paradies. Massenmörder und Verbrecher spielen sich auf als göttliche Rächer, als göttliche Rächer. Ein Leben auf den Knien für die Religion. Im Namen des Herrn, im Dienst für Gottes Sohn. Ein Leben auf den Knien für die Religion. Das Böse wird vernichtet durch die Inquisition. Glaubenskriege auf der ganzen Welt. Was euch bewegt, ist nur das Geld. Millionen wurden umgebracht. Was letztlich zählt, ist nur die Macht. Ist nur die Macht.